ein Biobasis-Podcast von Seitenbacher. Seitenbacher Biobasis-Podcast von Nerd Nerd Nerd Biobasis-Podcast. Seitenbacher von Biobasisöl. Biobasisöl von Bio Nerd. Was? Herzlich willkommen bei einer erneuten und etwas verwirrten Podcast-Folge von Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Ich bin Steffen und auch heute bin ich wieder mal solo unterwegs. Ja, das ist hier bei Nerd Nerd Nerd leider dauerhaft der Fall. Lässt sich momentan leider nicht anders einrichten, aber ich habe das Gefühl, dass es auch so ganz gut geht. Ich gucke mir heute wieder mal ein paar Comic-Themen an, die mir in den letzten 7 Tagen so untergekommen sind. Da sind einmal die Roaster bekannt gegeben worden für die Uncanny Inhumans, aber eben auch die All New, All Different Avengers. Dann rede ich über eine kleine Anekdote aus dem Silver Age, nämlich da geht es darum, wer hat geklaut, Marvel oder DC, wer war zuerst da, Doom Patrol oder X-Men, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei, und so weiter und so fort. Dann rede ich über das JLA Nummer 153 Gate, was mir diese Woche passiert ist, was ich ein bisschen skurril fand. Und abschließend möchte ich dann noch einen Podcast empfehlen, nämlich From Crisis to Crisis, a Superman Podcast, aber das dann eben entsprechend am Ende der Sendung. Anfangen möchte ich mit den neuen Roastern der beiden Teams Uncanny Inhumans und den All New Different Avengers. Ja, da haben wir schon das erste Problem. Denn wie machst du klar, wenn es schon die Avengers gibt und die All New Avengers und die Secret Avengers und die ich weiß es nicht Avengers und die gekochten Avengers und die rohen Avengers und wie machst du da klar, dass es wirklich andere neue Avengers sind? Ja, jetzt heißen sie halt All New, All Different, wo ich dann auch gedacht habe, okay, es reicht langsam. Da ist dann durch einen Leak, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, bei 4chan, hat da jemand das Cover schon gescannt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das jemand irgendwo bei einem Druckwerk gemacht hat. Und dann kam dann also weit bevor Marvel das eigentlich wollte, schon das gesamte Team raus. Und Marvel ist dann einfach die Flucht nach vorn angetreten und hat dann gleich noch das gesamte Roster für die Uncanny Inhumans rausgegeben. Ich fange mal mit den Avengers an. Das Team ist relativ interessant zusammengestellt. Einmal Kamala Khan, also die neue Miss Marvel. Dann hast du Miles Morales aus dem ultimativen Universum, nämlich Spider-Man in dem Fall. Den jungen Sam Alexander, Nova. Dann als jemand, der das so ein bisschen zusammenhält, Captain America, also in dem Fall Sam Wilson. Und die neue weibliche Thor, wo ich bis heute noch nicht weiß, wer das ist. Und ich glaube, das weiß auch keiner. Ich finde das Team eigentlich ganz interessant, auch wenn's, weil ich schon gehört habe, dass das durchaus Charaktere sind, die manchen Leuten egal sind. Aber es ist aus mehreren Perspektiven sehr interessant, weil wenn ich das richtig gesehen habe und richtig erkenne, sind das hauptsächlich, ja, man sagt so im Grunde genommen Person of Color oder eben in Anführungszeichen Randgruppen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde kein besseres Wort dafür. Kamala Khan ist Muslima. Sam Alexander, der glaube ich hispanisch ist, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Miles Morales ist schwarz, Sam Wilson sowieso und bei Thor hast du dann eben noch ein Quotenmädchen dabei. Ich finde die Teamzusammenstellung sehr interessant. Die Figuren sind insgesamt alle sehr jung. Also du hast eben die vorderen drei Charaktere. Kamala Khan ist, glaube ich, so um die 16, 17 müsste sie sein. Sam Wilson ist 15, 16. Miles Morales auch so 14, 15. Das sind relativ junge Charaktere. Und die wirklich in dieses Team reinzustecken, ist sehr, sehr mutig. Das sind allerdings alles Charaktere, die in ihren eigenen Serien schon bewiesen haben, dass sie auch Verantwortung übernehmen können. Nova, also Sam Alexander, hat den Hulk umgeboxt. Kamala Khan rockt sowieso alles weg. Und Miles Morales hat jetzt schon seit einigen Jahren die Rolle des Spider-Man inne. Ja gut, über Sam Wilson als Captain America kann man jetzt sagen, was man möchte. Also ich habe da jetzt nicht so viel Bock drauf. Ich habe, glaube ich, das erste Heft gelesen, All New Captain America oder irgendwie sowas. Ich fand es also eher uninteressant, was aber nicht daran liegt, dass es jetzt Captain America mit Flügeln gibt oder dass er jetzt schwarz ist oder irgendwas, sondern es ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, interessiert mich halt nicht. Solange ich nicht weiß, wer hinter dieser Person Thor steckt, ist das vielleicht auch nicht so interessant für mich. Aber ich finde einfach insgesamt diese Art, so ein Avengers-Team zusammenzustellen, sehr interessant. Da sind durchaus Figuren drin, die früher auch schon, also mit einem anderen Alter Ego natürlich, früher schon in dem Team drin gewesen sind, nämlich Miss Marvel, damals Carol Danvers oder Captain Marvel, je nachdem, dann Spider-Man, nämlich Miles Morales, dann hast du einen Nova, verschiedene Novas waren immer schon mal in den Avengers drin. Und dann natürlich Thor und Captain America, das sind auch so Staples. Ich glaube, Thor war im ersten Silver Age Avengers Team schon mit dabei. Und Captain America kam damals, glaube ich, in Heft 4 zurück. Das sind also durchaus Figuren, die schon in dieses Team reingehören. Ich lasse mich auf das Thema einfach mal ein, weil man mit dem Kreativteam schon durchaus eine gute Möglichkeit hat. Nämlich einerseits Mark Waid und dann, ich glaube, Mahmoud Azra, ich glaube, so spricht man das aus, wenn ich mich nicht komplett gerade verlesen habe. Der Zeichner, das ist einer von diesen sogenannten Young Guns, ist ein ziemlich schwieriges Wort auszusprechen. Also einer dieser neuen jungen Wilden, wo auch so Leute dazugehören wie Sarah Pichelli, wo ich auch denke, ja, so jung ist die eigentlich auch nicht mehr, aber trotzdem eine wirklich großartige Zeichnerin. Und das ist auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr geniales Kreativteam für dieses Heft. Mark Waid eben als Autor und Mahmoud Azara, ich habe keine Ahnung, dann eben als Zeichner, und der zeichnet wirklich großartig aus und den kann man sich gut angucken. Auf der Seite der Uncanny Inhumans gibt es erstmal so keine Überraschung, auf den ersten Blick zumindest, also Medusa natürlich als Anführerin und dann noch so ein paar andere Staples. Allerdings hast du einerseits, ich glaube, Pyro, das ist dieser neue Charakter aus den Inhumans-Heften, und aber auch Johnny Storm in dem Team. Und das ist ein bisschen seltsam. Was macht Johnny Storm in dem Team? Die Fantastic Four werden ja aufgelöst. Also es gibt eben keine eigene Fantastic Four-Serie mehr im neuen Marvel nach Secret Wars. Aber Johnny Storm ist Teil der Inhumans. Vielleicht ist das so der Versuch, das Comic für andere Leser ein bisschen interessanter zu machen. Mich selber erinnert das so ein bisschen an das ultimative Universum, wo Johnny Storm dann irgendwann Teil der X-Men war, weil man da auch dieses Fantastic Four-Team irgendwann aufgelöst hat. Es wiederholt sich alles also gerade so ein bisschen, und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass man also die Fehler, in Anführungszeichen, die man damals beim ultimativen Universum gemacht hat, jetzt im neuen 616, im neuen Mainstream-Marvel-Universum nach Secret Wars eigentlich wiederholt. Ein Lichtblick gibt es, nämlich beide Hefte, Uncanny Inhumans Nummer 1 und auch All New, All Different Avengers, genau. Es sind beide kostenlos, sind beide Teil des diesjährigen Free Comic Book Days, und mit ein bisschen Glück kann man sich das einfach mal krallen. In der Regel gibt es die Hefte allerdings auch bei Comixology. Das lassen sich dann auch die beiden Verlage eigentlich nicht entgehen, die da nochmal zu veröffentlichen. Haltet also einfach mal die Augen offen. Der Comic Room Hamburg macht es dieses Jahr also auch zum wiederholten Male, dass man da ab einem bestimmten Betrag, den man dort bestellt, dann eben auch einen ganzen Stapel Free Comic Book Day Hefte dazu bekommt. Und da werde ich mir die dann also dieses Jahr wieder besorgen, genauso wie letztes Jahr. Das heißt, nächsten Monat, jetzt haben wir noch März, also nächsten Monat wird dann also wieder ausführlich im Comic Room bestellt werden. Und auch das wird dann hier dann nochmal Thema sein. So, das war eigentlich so alles. Ich glaube, die erste Ausgabe von Secret Wars gibt es da auch noch. Kann man sich also auch mal reinlesen. Tut dann auch nicht weh. Mein nächstes Thema ist die Doom Patrol gegen die X-Men, also DC gegen Marvel. Beide Teams sind gestartet im sogenannten Marvel Silver Age oder sowas, also eigentlich zu der Zeit, als Marvel gerade wirklich anfing, mit den Superhelden Erfolg zu haben. Da gibt's also eine Begebenheit, also beide Hefte, also sowohl Doom Patrol als auch die X-Men, sehr nah beieinander erschienen sind. My Greatest Adventure 80, die erste Ausgabe, in der die Doom Patrol aufgetreten ist, erschien, ich glaube, mit dem Coverdate Juni 1963, und drei Monate später, entsprechend dann im September, also mit dem Coverdate September, erschienen dann die X-Men. Ob das jetzt ein oder zwei Monate vorher passiert ist, kann ich nicht mehr sagen. Inzwischen erscheinen beide Comic-Universen ja mit einem Coverdate zwei Monate in der Zukunft. Ich weiß nicht, wie das früher ist. Ich finde jetzt auch in meinen Notizen gerade keine Informationen darüber, ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist halt, dass beide Hefte drei Monate auseinander erschienen sind. Was allerdings auffällig ist, ist das Thema beider Serien, nämlich eine Gruppe von Misfits mit Superkräften, die mehr oder weniger nicht unbedingt gegen ihren Willen, aber geleitet von einem Lehrer oder Patronen im Rollstuhl dann eben zu Superhelden gemacht werden. Du hast durchaus auch in den Charakteren Parallelen, also durchaus fliegende Charaktere mit dem Negative Man bei der Doom Patrol oder eben auch so Prügel-Powerhouses wie Robot Man in der Doom Patrol, dem entgegen natürlich Angel bei den X-Men als fliegender Charakter und Beast bei den X-Men als prügelnder. Allerdings sind 3 Monate selbst für Marvel ein bisschen wenig Zeit, so ein Heft rauszubringen. Und wir wollen das Ganze mal ein bisschen näher beleuchten. Das ist ein Henne-Ei-Problem, was wir hier haben, mit dem einzigen Unterschied, dass wir wissen, was zuerst kam. Wir wissen tatsächlich, wer von den beiden da eigentlich im Grunde genommen abgeguckt hat. Allerdings müssen wir nicht im Jahre 1963 gucken, sondern ein paar Jährchen vorher, nämlich mit DC's Justice League. DC kam im Silver Age, genauso wie alle anderen Comicverlage, wieder auf die Idee, Superhelden-Comics rauszubringen, weil man durch Frederick Wortham eigentlich kaum noch eine andere Möglichkeit dazu hatte. Horror- und Krimi-Comics waren ja eigentlich unmöglich geworden durch den Comic-Code. Und so musste man sich also wieder rückbesinnen auf die Superhelden. DC ist dann also angefangen und hat wieder Superhelden-Comics veröffentlicht. Und sowohl, ich glaube, Batman als auch Superman haben so Ende der 50er Jahre beide so eine Flaute erlebt und haben sich gar nicht mehr so gut verkauft. Der einzige Superheld, der sich damals also ungebrochen gut verkauft hat, war Flash. Und so hat man also auch nach neuen Möglichkeiten gesucht, seine Charaktere zusammenzubringen. Und hat dann in den frühen 60ern, ich glaube 60, 61, dann die Justice League eingeführt. Also alle Superhelden, so Reihe A Superhelden, die man so hatte, eben in ein Team zusammengestellt. Und dann gemeinsame Abenteuer erleben lassen. Das Ganze wurde dann auch so erfolgreich, dass man dann noch die Justice Society zurückgeholt hat und dann angefangen hat, in den 60ern sukzessive auch weiterhin Multiverse oder das Multiverse überhaupt erstmal erfunden hat. Ich glaube 1961 mit Flash of Two Worlds und dann eben die Justice Society nach und nach zurückgeholt und ich glaube bereits 2 Jahre, ja, so knapp 2 Jahre, nachdem die Justice League eingeführt wurde, gab es dann die ersten Sommer-Crossover mit der Justice Society. Marvel war vom Erfolg der Justice League relativ angetan und es gibt so die Legende, dass Stan Lee beim Golfspielen die Idee zu den Fantastic Four gekommen ist, die er natürlich auf der Grundidee der Justice League hat basieren lassen. Es ist insofern interessant, dass man, wenn man sich die X-Men anguckt, dass man eigentlich viel eher Parallelen zu den Fantastic Four erkennt. Denn Marvel wollte eigentlich den Erfolg, den man mit den Fantastic Four hatte, durchaus nochmal wiederholen. Und so hast du also wirklich im Prinzip alle Charaktere in den Fantastic Four in den X-Men nochmal gespiegelt. Also du hast Johnny Storm bei den Fantastic Four und Bobby Drake bei den X-Men. Beide Charaktere hatten hinterher Superkräfte namens Supernova im Sinne von sehr heiß bei Johnny Storm und Absolute Zero, also der absolute Gefrierpunkt, sag ich jetzt mal, eben bei Bobby Drake. Und du hattest eine junge Dame, eben Marvel Girl und Sue Storm, The Invisible Woman. Du hattest so ein Powerhouse, also den sogenannten Tank bei Ben Grimm und Hank McCoy. Und da hat sich eigentlich alles so ein bisschen gespiegelt. Und alles andere, was man dort findet, findet sich natürlich auch irgendwie in der Doom Patrol wieder, weil man hier von sogenannten Superhelden-Archetypen spricht. Ne? So diesen Roboter, dann das Energiewesen, also Leute, die halt so ein Size-Changer, hätte ich jetzt fast gesagt. Dann auch, ich glaube, Changeling oder Beast Boy war damals ja noch Teil der Doom Patrol. Jemand, der sich, also ein Shapeshifter, genau. Das sind im Grunde genommen alles Superhelden-Archetypen, so ganz, ganz simple Fähigkeiten, die man einem Charakter geben kann. Und der einzige Unterschied eigentlich ist, ja, oder ich sag mal nicht mal Unterschied, aber so die einzige wirklich greifbare Gemeinsamkeit sind eben tatsächlich Niles Calder bei der Doom Patrol und eben Professor X bei den X-Men, die halt beide zufälligerweise im Rollstuhl sitzen. Ob man da jetzt voneinander geklaut hat oder nicht, kann man nicht wirklich sagen. Arnold Drake hat damals, er war vielleicht vermutet, dass man irgendwie, es gab natürlich Zeichner und Autoren, die für beide Verlage gearbeitet haben und dabei durchaus Informationen vom einen Verlag zum anderen getragen haben könnten. So kann natürlich Stan Lee erfahren haben, was gerade bei DC eben in Produktion gewesen ist. Arnold Drake hat also damals also wirklich gesagt, es kann gut sein, dass Stanley bereits ein halbes, dreiviertel Jahr schon wusste, dass die Doom Patrol erscheinen würde, bevor das Ganze überhaupt wirklich der Fall war. Wie gesagt, das Ganze ist ein Henne-Ei-Problem und Stanley ist selber kein Kind von Traurigkeit. Es gibt noch etliche Geschichten, auch so die Origin-Story von Spider-Woman fällt da nochmal so in dieses Thema auch rein. Nämlich hat Stan Lee damals Spider-Woman nur aus dem einen Grund eingeführt, weil er DC einfach zuvorkommen wollte. DC hatte Marvel im Ursprung untersagt, die Wonder Man Comics zu veröffentlichen, einfach weil man bei DC bereits diese Wonder Woman Comics hatte. Und dann ist man dann hingegangen und hat diese Comics einstellen müssen bei Marvel. Kurze Zeit später stellten DC dann, ich glaube, Power Girl vor und Marvel, also Stan Lee, hat sich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, weil man dort ja schon seit längerer Zeit eben auch die Power Man Comics hatte. Und da hat Stan Lee dann gesagt, so komm, bevor die uns jetzt noch bei Spider Girl oder Spider Woman zuvorkommen, dann machen wir den Charakter jetzt mal selber. Was vor allem auch dazu geführt hat, dass dieser Charakter in den 70er Jahren auch so gut wie überhaupt nicht ausgearbeitet war. Das war so diese typische Mary Sue, die konnte einfach echt alles. Aber man wollte einfach nur so einen Schnellschuss produzieren und sagen, so zack, hier haben wir unsere Spider-Woman und ihr DC-Leute, ihr könnt uns jetzt mal kreuzweise, kreuzspinnweise, weil wir jetzt diesen Charakter haben, ohne dass ihr ihn uns jetzt wegnehmen könnt. Und so ein Gerangel um Charaktere und Intellectual Properties, das hat es also bei DC und Marvel durchaus schon öfter gegeben und ist keine Erfindung, sondern das ist Superman und Superman und Captain Marvel, also The Big Red Cheese, sind durchaus auch Charaktere, die sehr nah beieinander sind und Captain Marvel ja sogar zeitweise wesentlich erfolgreicher war als Superman. Was da für mich hinten rausbleibt, ich weiß es nicht, die Comicverlage klauen heute immer noch beieinander, Comic-Konzepte wiederholen sich, also Geschichtenkonzepte, Story-Konzepte, entschuldigt. Story-Konzepte wiederholen sich bis heute immer mal wieder und da hat man einfach als Comic-Schaffender vielleicht auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Gerade vor allem, wenn man sieht, dass DC jetzt diesen Sommer eigentlich das Konzept von Secret Wars kopiert und zufällig Marvel dann tatsächlich auch Secret Wars macht. Es ist also irgendwie, es ist manchmal einfach auch dadurch bedingt, dass viele Ereignisse in den Comics einfach so turnusmäßig wiederkommen und beide Verlage hatten in den 80ern ungefähr zeitgleich große Events und natürlich haben die dann auch zum ungefähr gleichen Zeitraum Geburtstag, ist ja ganz klar. Und dann möchten natürlich beide Verlage genau zu diesem Zeitpunkt auch was Besonderes machen. Das heißt, dieses Problem, dass beide Verlage zeitgleich auf die gleiche Idee kommen und auch wenn es manchmal aussieht, als hätte der eine vom anderen geklaut, was heute ja genauso möglich ist wie damals, denn auch heute gibt es Autoren und Zeichner, die für beide Verlage arbeiten. Das ist heute genauso gut möglich, wie es früher auch möglich gewesen ist. Und dann kann man solche Ideen natürlich vor sich hertragen. Ist ja ganz klar. Der Comicmarkt ist ein mehr oder weniger kapitalistisch organisierter Markt und der unterliegt einfach gewissen Dynamiken. Gut, das soll es zu dem Thema erstmal gewesen sein. Ich denke, das war auch sehr ausführlich. Ich möchte nochmal über das sogenannte JLA 153-Gate, da habe ich es mal genannt, reden. Das habe ich auch mit einem Hashtag versehen. Ihr könnt das auch gerne benutzen, obwohl ich glaube ich nicht die Macht habe, das auch wirklich so weit zu pushen, dass daraus irgendwie ein Meme wird. Hier ist schon wieder so ein Vogel hinten im Hintergrund, das ist nicht zu fassen. Das werde ich. Gut. Und zwar hat sich diese Woche zugetragen, dass das neueste Heft Multiversity veröffentlicht wurde. Und ich habe es natürlich auch so bald gelesen, wie ich es hatte. In diesem Heft geht es grob gesagt um einen Charakter namens Ultra Comics. Eine genaue Beschreibung dieses Heftes reiche ich dann nochmal nach. Aber dieser Charakter Ultra Comics basiert auf einem alten Charakter aus dem Silver Age? 78, nee, 78 ist glaube ich kein Silver Age mehr, das ist schon mitten im Bronze Age, würde ich fast schon sagen. Und zwar basiert das auf dem einzigen Superhelden von Erde Prime, Earth Prime, nämlich Ultra. Es sind viele A's am Ende deswegen, also zwei. Ultra hatte seinen ersten Auftritt in Justice League Nummer 153 und ich hatte das kurz recherchiert und hätte dann dieses Heft gerne auch mal gelesen gehabt, einfach um dann auch wirklich mal zu wissen, woher kommt dieser Charakter. Es ist mir nicht möglich, dieses Heft zu lesen, da es weder nachgedruckt wurde, noch ist es digital verfügbar. Ich kann es nicht käuflich erwerben. So, ich habe es noch nicht mal irgendwie illegal piratisiert irgendwo gefunden, sondern bin also wirklich voller Hoffnung bei Comixology online gegangen und habe gesagt, so komm hier, shut up and take my money und hab mir dann die Liste durchgeguckt, was für Hefte bei Comixology eben von der Justice League dort verfügbar sind und das sah aus wie ein Schweizer Käse. Also das war nur so sporadisch. Da mal ein Heft, also die konzentrieren sich natürlich sehr stark auf diese Justice League, Justice Society Crossover, die Hefte sind dort einzeln alle verfügbar, natürlich auch in diesen Trade Paperbacks Crisis on Multiple Earth, die eben auch auf Deutsch unter dem Titel Crisis erscheinen. Nicht einmal in diesen Bänden hat DC daran gedacht, dieses Heft nachzudrucken. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit rauszufinden, woher kommt dieser Charakter eigentlich. Das heißt, ich muss eigentlich im Prinzip darauf hoffen, dass ich irgendwo einen illegalen Scan finde, damit ich nachgucken kann, okay, was sind die Wurzeln dessen, was hat Grant Morrison benutzt, um dieses Heft von der Multiversity zu gestalten. Und es ist eigentlich ein Unding, das ist total schlechtes Marketing, mir nicht die Möglichkeit zu geben, die Hefte zu lesen, auf denen Multiversity basiert. Weil ich glaube, das möchte man doch als Verlag. Man möchte doch dem Verlag dann, oder dem Leser besser gesagt, man möchte dem Leser doch die Möglichkeit geben, die eigene Geschichte irgendwie nachleben zu können. Und das wird mir hier nicht geboten. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt ins Jahre 1978 zurückzukehren und dieses eine Heft zu kaufen. Ich würde ja auch $2-3 für ausgeben, da habe ich ja überhaupt kein Problem. Ne, und auch nur um es mal gelesen zu haben, um zu wissen, wer ist Ultra. Ich habe wirklich auch nach Trade Paperback-Ausgaben gesucht. Ich glaube, die Justice League ist nie bis zu dem Punkt gekommen, dass man irgendwelche, weiß ich nicht, Best-of oder nicht mal Best-of, aber so chronologische Bände, so Essentials rausgegeben hätte, wo man gesagt hätte, so wir machen jetzt chronologische Ausgaben und das ist jetzt wegen meiner, keine Ahnung, wir machen 8 Hefte im... Das ist jetzt Band 22 oder sowas und in dem Band ist jetzt dieses Ultra-Comic drin, also dieses Justice League 153 eben von 1978. Ich habe keine Möglichkeit, dieses Heft nachzuholen, weil DC einfach nicht auf die Idee gekommen ist, vielleicht auch einfach mal seinen kompletten Run von der Justice League bei Comixology verfügbar zu machen. Das muss doch möglich sein, dass man ein paar Leute dahinsetzt, die diese Hefte irgendwie bearbeiten und da reinkloppen. So, Comixology ist doch the place to go, wenn es irgendwie darum geht, Digitalhefte zu bekommen. Und dann möchte ich doch meinem Leser die Möglichkeit bieten, im Idealfall alle meine Justice League Hefte, das ist doch, die Justice League ist doch das Superhelden-Team bei DC. Das weiß ich nicht, ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf. Ne? Also DC lässt sich da also wirklich was durch die Lappen gehen, nämlich viel Geld und auch die Möglichkeit, seine Leser umfassend so ein bisschen auf die eigene Vergangenheit auch zu stoßen. Und DC darf da durchaus stolz drauf sein, auf dieses Heft und auf diese Hefte grundsätzlich, weil das natürlich auch klassische Superhelden-Comics sind. Wie gesagt, also die Justice League-Hefte sind da sehr, sehr sporadisch nur verfügbar. Was man da ganz gut bekommen kann, sind die Justice League Quarterly-Hefte von 1989 bis 91, glaube ich. Von 1990 bis 91 sind die, glaube ich, erschienen, immer so vierteljährlich. Daher der Name Justice League Quarterly. Das waren immer so 80 Seitenklopper. Die sind wahnsinnig gut, davon gibt es 4 Ausgaben und da sind sehr gute Justice League Charaktere drin von diesen Cuckoo Crazy, Cooey Cooey Cooey Justice League Versionen sogar und eine der Hefte spielt sogar auf diese Cooey Cooey Cooey Storyline tatsächlich an, nämlich es ist glaube ich Justice League Quarterly Nummer 3, da kriegt man es auch wieder mit den Extremists zu tun, darüber rede ich dann aber nochmal mehr, wenn wir uns jetzt im Sommer mal das Multiverse angucken. Und ich habe das Ganze einfach mal Hashtag JLA153Gate genannt, weil das war für mich also wirklich ein Thema, wo ich echt, weiß ich nicht, das war ein Aufreger für mich diese Woche. Und dass ich also als Leser nicht die Möglichkeit habe, als jemand, der auch wirklich Multiversity sehr begeistert liest und auch für das liest, worauf es basiert und auch wirklich wissen möchte, worauf basiert das eigentlich, wenn Grant Morrison hier seine Shenanigans macht. Im Grunde genommen habe ich nicht die Möglichkeit dazu. In wenigen seltenen Fällen habe ich tatsächlich hingekriegt, also ich habe inzwischen auch Flash of Two Worlds mal gelesen dieses Jahr. Das ist auch in 1 Million Reprints, ich glaube in 6 oder 7 Reprints inzwischen erhältlich. Aber dieses eine Justice League Heft, es ist echt nicht aufzutreiben. Weder in einem Trade Paperback, in irgendeinem Essentials Band. So, weiß ich nicht, so von den Fantastic Four wird das gemacht bei Marvel, da kommen nach und nach irgendwelche Bände raus, die chronologisch zusammen dann auch ganze Storylines von ausgehend von den 60er Jahren eben auch bis heute ergeben, aber bei DC scheint das irgendwie nicht möglich zu sein, das ist da wohl irgendwie nicht berücksichtigt. Gut, wie gesagt, das ist das auch zu dem Thema, das soll auch mal reichen. Ich habe nämlich jetzt noch eine kleine Podcast-Empfehlung, nämlich geht's um den Podcast From Crisis to Crisis. Genau. Und zwar wird dieser Podcast gemacht von Michael Bailey und Jeffrey Taylor, ist also auch ein amerikanischer Podcast. Die beiden arbeiten oder schreiben eigentlich für die Superman Homepage. Das ist so die zentrale Superman Fanseite. Wenn man was über Superman rausfinden möchte, dort bekommt man es dann. Und zwar ist der Podcast gestartet, ich glaube 2009. Mit der Zielsetzung, sozusagen so eine 5-Jahres-Mission, einfach jedes Superman-Heft von 1986 bis 2006 zu besprechen. Angefangen sind sie, wie gesagt, dann mit Man of Steel von John Byrne. Das war eine 6-teilige Miniserie, die in Abständen von, ich glaube, 2 Wochen erschienen ist, damals im Jahre 86, und dann eben in 3 Monaten abgefrühstückt war. Und sind dann chronologisch vorgegangen, immer monatsweise, eben im Jahr 1986 gestartet. Der Podcast ist vor allem deswegen interessant, weil ich den Man of Steel Sammelband von E. Harper hatte und dann gesagt habe, okay, ich höre mir das mal an, und das war unheimlich interessant, einfach diese ersten beiden Folgen zu hören und dann mit dem Man of Steel E. Harper Sammelband auf dem Bettchen zu liegen und dann diesen Comic dazu zu lesen. Das war wahnsinnig interessant. Das Ganze geht dann auch noch weiter. Ich habe dann, glaube ich, insgesamt habe ich die ersten 5 Folgen dann gelesen, weil ich weiß nicht warum. Ich habe mir, glaube ich, mal irgendwann die ersten 3 Monate von Superman zusammengeklickt, weil ich auch diese Legends Crossover dann mal haben wollte, die es dann, ich glaube, in 1900, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall irgendwann relativ zügig nach der Crisis on Infinite Earth gegeben hat. Dieses Legends Crossover ist sozusagen die Fortsetzung, ja, das Sequel sozusagen zu Crisis on Infinite Earth, aber ein bisschen auf einem kleineren Maßstab. Und habe dann also wirklich die ersten 3 Monate dieses Podcasts gehört und dann immer auch den Comic dazu in der Hand gehabt, auf die eine oder andere Art und Weise, und fand das super interessant. Dann habe ich gehört den Podcast, ich glaube, das war dann Folge 173, nämlich den Podcast zu Superman Doomsday Hunter Prey. Das ist im Deutschen erschienen, ich glaube, damals in den 90ern bereits, 96 oder sowas, bei Carlsen in einem eigenen Band. Das müsste Superman Band 8 sein. Da kann man auch mal nach Ausschau halten. Der Podcast ist wahnsinnig informativ. Leider haben die so ihre 5-Jahres-Marke nicht so wirklich geschafft. Der Podcast erscheint aktuell noch immer. Die haben es insgesamt auf, ich glaube, knapp 190 Folgen inzwischen gebracht und sind, ich glaube, im Moment noch mit der Zero Hour beschäftigt. Für die Zero Hour haben sie bis jetzt, also bis zum aktuellen Stand, 6 Folgen gebraucht. Ich habe mal geguckt, für die Supermans Tod-Saga haben sie, ich glaube, um die 30 Folgen benötigt, mit noch so ein paar kleineren Exkursen eingeschoben. Aber sich so 30 Folgen mit einem Comic-Event zu beschäftigen, das ist schon wirklich extrem ausführlich, weil man halt eben auch monatsweise vorgehen möchte. Wie gesagt, der Podcast erscheint noch immer, also es gibt immer noch weitere Folgen davon. Man kann sich die Folgen aber chronologisch und auch mit den Inhaltsangaben immer noch von der Superman-Homepage runterladen, und das ist also sehr, sehr einfach gemacht. Ich bin also in meine Comic-Sammlung reingegangen, habe mir die Hefte rausgeschrieben von Superman, die ich so vorliegen habe, teilweise in digitalen Trade Paperbacks, teilweise gedruckt, und habe dann einfach mal geguckt, welche Folgen ich mir da anhören werde, und das sind schon echt etliche, die bis jetzt rausgekommen sind. Aber wie gesagt, man ist noch nicht über das Jahr 1994 hinausgekommen, obwohl der Podcast jetzt auch schon, ich glaube, mittlerweile in sein 6. Jahr geht. Das ist aber definitiv eine Empfehlung, weil es Spaß macht, Leuten dabei zuzugucken, sehr elaboriert, nicht unbedingt zuzugucken, aber dabei zuzuhören, wie sie sehr elaboriert über einen Comic reden und dann den Comic dann natürlich auch selber liest. So insgesamt habe ich mir nur einen groben Überblick verschafft. Also ich habe jetzt bis auf diese 5, 6, 7 Folgen noch nicht viel mehr gehört, weil ich auch noch nicht die Zeit hatte. Wie gesagt, 30 Folgen für den Tod von Superman, das ist ein bisschen Arbeit beim Hören. Da muss man sich also wirklich Zeit dann auch für nehmen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass es jetzt nicht mehr so bald so sein wird, dass ich mal keinen Podcast mehr zum Hören habe. Im Gegenteil, ich bin da jetzt auf jeden Fall schon sehr gut demnächst auch versorgt. Aber na, wie gesagt, das ist also wirklich eine sehr, sehr gute Podcast-Empfehlung in meinen Augen. Und da darf man als Superman-Fan auf jeden Fall mal zugreifen. Da ich meine 30 Minuten gerade auch geknackt habe und ich diese Woche auch irgendwie keine Reviews habe, irgendwelche besonderen Hefte, weil Multiversity gucke ich mir dann gegebenenfalls nächsten Monat, erst übernächsten Monat, also frühestens im Mai nochmal ausführlich an. Da wird es eine etwas ausgedehntere Sonderfolge zum Thema Multiversity geben. Also nicht nur eine, sondern wahrscheinlich 3, 4. Und dann gucken wir uns dann mal Multiversity im Detail an. Das ist auch noch nicht ganz ausgelaufen. Da fehlt noch ein Heft. Und langsam wird es echt kribbelig, weil es wird immer verworrener und seltsamer. Und ich hoffe, dass es irgendwann auch mal ein paar Antworten gibt. Ach nee, es ist ja ein Grant Morrison-Comic. Da gibt es ja keine Antworten. Ach, verdammte Scheiße. Ich hatte das vergessen. Gut, aber Convergence steht ja praktisch schon vor der Tür. Das geht ja nächste Woche schon los. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch dann nochmal einen kleinen Bericht dazu, wenn das so gestartet ist mit Heft 0. Ich glaube, Heft 0 gucke ich mir nochmal an. Und wie gesagt, dann auch, ich glaube, nächste oder übernächste Woche läuft dann meine Bestellung beim Comic Room. Und auch da gibt es dann sicherlich nochmal was zu erzählen. Habe ich noch eine Preview? Nö, eigentlich nicht. Ach, doch, klar. Titan Comics macht eine neue Serie von Tank Girl tatsächlich. Zwei Hefte, glaube ich, die sind gecrowdfunded worden damals. Und Titan Comics veröffentlicht die jetzt für uns alle. Und zwar beide Hefte wiedergezeichnet von Jeremy Hewlett. Den kennt man vor allem deswegen, weil er Tank Girl damals mit erfunden hat. Und der ist auch einer der Miterfinder der Gorillas oder Gestalter der Gorillas. Daher kenne ich den einfach sehr und ich mag auch seine Tank Girl Comics total gerne. Und da gibt es jetzt nochmal zwei Hefte von ihm. Und wenn man auf das Cover guckt, ja, das Raumschiff sieht aus wie ein großer Penis. Ich find's lustig. Das wäre so meine Preview, aber das geht erst im Juni los, glaube ich, für zwei Hefte. Früher sehen wir da gar nichts. Ja, aber das war, glaube ich, dann auch schon am Preview alles. Dann kann ich die Sendung nämlich jetzt auch beenden. Gibt's noch irgendwie einen Hinweis? Ja, nämlich nächste Woche gibt's keine Nerd-Nerd-Nerd-Folge. Weil Ostern. Dort wird allerdings dann ein etwas speziellerer Podcast versendet, nämlich der sogenannte der Discordianische Konserven-Podcast. Und der beschäftigt sich mit allem Restmaterial, was wir in anderthalb Jahren Nerd, Nerd, Nerd nicht unterbringen können. Und da sind noch ungefähr anderthalb Stunden, die auf euch zukommen. Das eben, wie gesagt, an Ostern, Ostersonntag, denke ich mal, dass wir also auch Ostern dieses Jahr mit etwas, ja, was Besonderem feiern können. Und ich mache dann also wirklich ein bisschen Päuschen. Wir hören uns dann mit einer aktuellen Folge wieder, wahrscheinlich erst dann die Woche danach. Und die Woche dann danach dürfte dann schon die nächste Folge der Kinderstunde anstehen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Das war Nerd Nerd Nerd für diese Woche. Auf wieder Nerd. Nerd Nerd Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback,